Facebook, Google und Co. müssen zittern, zumindest ein bisschen, denn der Gutachter am Europäischen Gerichtshof stellt nun einen wichtigen Teil des Geschäftsmodells der Internetgiganten in Frage, nämlich dass Daten von Europäern auch in den USA verwendet und verarbeitet werden dürfen. Er stellt fest, dass bei der Weitergabe von Facebook-Daten in die USA der erforderliche gleichwertige Schutz europäischer Datenschutzrechte nicht gewährleistet wird, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Innen- und Justizausschusses im EU-Parlament Albrecht. Nach Ansicht der EU-Kommission stellen die Vereinigten Staaten bislang einen sogenannten sicheren Hafen dar. Das heißt, die Daten von europäischen Bürgern, also auch Facebook-Nutzern, sind der Brüsseler Behörde zufolge in den USA ausreichend geschützt. Das sieht der Gutachter am Europäischen Gerichtshof ganz anders. Der Zugang amerikanischer Nachrichtendienste zu den übermittelten Daten, heißt es wörtlich in seiner Begründung, bedeute einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens und in das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Heißt im Klartext, Informationen, die Unternehmen über Europäer sammeln, sind in Amerika nicht so sicher wie auf dieser Seite des Atlantiks. Das bedeutet also, nach Ansicht des Gutachters, dessen Stellungnahme heute in Luxemburg vor Gericht verlesen wurde, die Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2000, der zufolge die USA zu einem sicheren Hafen erklärt wurden, ist nach Ansicht des Generalanwalts am EuGH ungültig. Die Ansicht des Gutachters ist wichtig, weil die Richter dieser meist folgen. Gelangt der EuGH aber zu derselben Einschätzung, steht das EU-Datenschutzabkommen mit den USA vor dem Aus. Das erlaubt bislang einen automatischen Datenaustausch mit US-Firmen. Für Google, Facebook und tausende andere hätte es massive Auswirkungen, wenn es für ungültig erklärt würde. Im Fachjargon wird die Übereinkunft auch Safe Harbor-Abkommen genannt. Geklagt hatte ein Student aus Österreich. Der wehrt sich gegen das Sammeln seiner Daten durch Facebook. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die Tätigkeit des US-Geheimdienstes NSA verlangte der Student, dass seine Daten nicht weiter von europäischen auf US-Server übermittelt werden. Der EU-Abgeordnete Albrecht von den Grünen fordert jetzt: Es ist absolut inakzeptabel, dass die Europäische Kommission die eindeutige Forderung des Europäischen Parlaments seit anderthalb Jahren ignoriert. Sie muss nun die Konsequenzen ziehen und Safe Harbor sofort aussetzen. Ähnlich sieht das der CDU-Abgeordnete im EU-Parlament Voss. Auch der weist darauf hin, dass die Parlamentarier bereits kurz nach den Snowden-Enthüllungen darauf gedrungen hatten, die Vereinbarung mit den USA zu kündigen oder nachzubessern. Auch wenn das Urteil des EuGH noch aussteht, der Druck auf die EU-Kommission ist gewachsen.